Am Tag, da den Ungerechten ihre Entschuldigung nicht nützt, und es für sie den Fluch geben und es für sie die böse Wohnstätte geben wird.